Kundgabe 3788. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.6.1946. Schaffet und wirket, solange noch Tag ist. Schaffet und wirket, solange noch Tag ist. Denn für euch, die ihr dies versäumet, folgt eine Nacht von endlos langer Dauer. Noch ist Erkenntnismöglichkeit für alle Menschen. Noch ist das Licht des Tages erreichbar. Noch ist die Dunkelheit des Geistes zu durchbrechen, so der Mensch nur den Willen dazu hat. Dann aber kommt eine Zeit, wo der Mensch, das heißt, das Geistige in ihm, seines freien Willens beraubt ist und in Finsternis des Geistes schmachten muss, endlose Zeit. Und nur die nach dem Licht Verlangen tragen, entgehen dieser Geistesnacht. Sie gehen ein in das Lichtreich. Sie stehen in vollster Erkenntnis, wenngleich sie noch auf der Erde weilen. Denn das Licht, das sie einmal gefunden haben, wird nicht verlöschen, sondern ihren Geist erleuchten, immer und ewig. Schaffet und wirket, solange noch Tag ist. Doch der Tag neigt sich dem Ende zu. Und darum sende ich den Menschen ständig Lichtträger entgegen. Und alle, die guten Willens sind, erkennen diese als meine Boten und nehmen dankend entgegen, was ich ihnen biete. Wissen um die reine Wahrheit. Licht aus den Himmeln. Speise und Trank aus dem geistigen Reich. Auf dass sie emsig schaffen und wirken können. Auf dass sie durch Liebeswirken geistige Reichtümer sammeln und ihre Erkenntnis also vermehren können in der Zeit des Abends, in der Zeit, die ihnen noch bis zum Ende, bis zum Anbruch der Nacht vergönnt ist. Schaffet und wirket mit aller Emsigkeit, denn die Zeit ist nicht mehr lang. Worin aber besteht allein euer Schaffen und Wirken, um dem Schrecken der Nacht nicht anheimzufallen? Nur im Befolgen meines Liebegebotes. Ich habe euch nur ein Gebot gegeben, das der Liebe zu mir und zum Nächsten. Und so ihr dieses befolget, seid ihr eifrig tätig, wie es mein Wille ist. Dann schaffet und wirket ihr für eure Seelen, so ihr schaffet und wirket für euren Nächsten. So euch die Liebe zu mir treibt, auch dem Nächsten Liebe entgegenzubringen. Ihm zu helfen, leiblich und geistig, und also eurer uranfänglichen Bestimmung nachzukommen, tätig zu sein in Liebe. Nur ein Gebot gab ich euch, doch das Befolgen dieses Gebotes zieht allen Segen nach sich. Es gestaltet euch zu Lichtempfängern, es macht euch zu meinen Kindern und also zu meinen Erben, die schalten und walten können dereinst im Hause des Vaters, nach ihrem Willen, der dann auch mein Wille ist. Schaffet und wirket, solange noch Tag ist. Denn die Nacht kommt laut Gesetz von Ewigkeit für alle, die den Tag nicht nützen, nach meinem Willen. Untätigkeit ist Tod, und leben könnet ihr nur, so ihr rastlos tätig seid. Leben aber heißt auch in der Erkenntnis stehen. Im Licht, denn Letzteres ist unbedingt nötig zur rechten Tätigkeit. Und darum gab ich euch den freien Willen, auf dass ihr tätig werdet aus innerem Antrieb, auf dass ihr selbstständige Arbeit leistet, und ich gab euch auch die Fähigkeit zu erkennen, welche Arbeit meinem Willen entspricht. Ich gab euch den Tag, auf dass ihr ihn ausgiebig nützen könnet, auf dass ihr der Nacht entfliehen und im Licht wandeln könnet auf ewig. Wer aber seinen freien Willen nicht nützet in der rechten Weise, wer jegliche Tätigkeit außer Acht lässet, den wird die Nacht überraschen, und er wird weilen in ewiger Finsternis aus eigener Schuld. Und dringlicher denn je ermahne ich euch zum Wirken für euch, für eure Seelen. Denn das Gesetz von Ewigkeit muss erfüllt werden. Eine Nacht wird dem Tage folgen. Und wer sich nicht aus dem Geistesdunkel hinübergerettet hat ins Lichtreich, der wird wieder in die Nacht des Todes versinken und sich allein nicht frei machen können. Darum schaffet und wirket, solange noch Tag ist, denn die Nacht kommet, da ihr nicht mehr wirken könnt. Amen.